Herzlich willkommen zu Fadentext, einem Strick-Podcast, in dem ich meine aktuellen Projekte vorstelle, Designer und Anleitungen bespreche und diesmal ein bisschen was aus dem Sammelsurium erzähle. Ja, piep, da bin ich wieder. Ich heiße immer noch Lena. Ich stricke immer noch leidenschaftlich gerne und muss auch immer mal wieder ribbeln. Oh ja, genau. Und es ist jetzt ein bisschen länger her, dass ihr von mir gehört habt. Aber ja, dafür bin ich diesmal auch wieder voll dabei, voll an Bord und habe auch hoffentlich ein paar interessante Sachen noch zu erzählen. Aber da ich diesmal auch wieder mal keine Notizen gemacht habe, wird es auch für mich selber eine Überraschung werden, was am Ende dieser Folge dabei rauskommt. Ja, okay. Was wollte ich noch sagen? Genau, wie könnt ihr mich erreichen? Also ihr könnt mich erreichen auf meinem Blog unter www.fadentext.de oder alternativ über Ravelry. Da habe ich den Usernamen Lena Strickt und freue mich immer total über Feedback. Oder ihr könnt mir auch in der Gruppe Podcasting auf Deutsch in dem Thread Fadentext einen Kommentar hinterlassen. Ja, also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Bei Instagram, Pinterest, Facebook und so weiter bin ich einfach nicht vertreten, weil ich für mich festgestellt habe, dass es einfach meine Zeit so ein bisschen arg einschränkt. Und ja, ich bin sowieso, glaube ich, nicht unbedingt so der soziale Kommunikations-Nerd. Oder generell, glaube ich, bin ich nicht mega extrovertiert wahrscheinlich. Das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt und da reichen mir eigentlich die zwei Kanäle. Stimmt, ihr könnt mir natürlich auch noch über iTunes eine Bewertung hinterlassen oder einen Kommentar. Also darüber freue ich mich auch total. Ja, macht es, wie ihr möchtet. Auf jeden Fall finde ich es nett, irgendwie, wenn was zurückkommt und wenn nichts zurückkommt, weil ihr gerade irgendwie auch keine Zeit habt, weil ihr beschäftigt seid oder weil ihr einfach mal in Ruhe stricken möchtet und nicht auf dem Handy rumfuchteln und irgendwelche Kommentare abgeben, dann habe ich auch dafür vollstes Verständnis und nehme es euch nicht übel, weil es mir nämlich mindestens genauso oft selbst passiert. Okay, gut. Das war jetzt einmal so das Vorgeplänkel. Dann kommen wir doch mal zu dem, was euch jetzt erwartet wahrscheinlich. Also ich werde über meine aktuellen Projekte berichten, werde einen ganz Mini-Teil wahrscheinlich zu den Inspirationen nur haben und dann gibt es wahrscheinlich einen Riesenteil zu Sammelsurium, wo es eigentlich nur um meinen Mietacker geht. Und ja, das kann auch ganz gut sein, dass es diesmal ein bisschen mehr so eine Gärtner-Acker-Pflanzen-Unkraut-Episode wird als eine Strick- und Woll-Episode. Aber das wird sich ja, wie gesagt, herausstellen. Ne? Okay, gut, dann starten wir mal durch mit den aktuellen Projekten. Was habe ich so gestrickt? Das ist jetzt nicht so sehr die Frage. Die Frage ist, was ich alles geribbelt habe. Also es gab mal wieder einen Haufen an Wollkotze bei mir, der sich aus zwei Projekten ergeben hat. Zum einen hatte ich einen Ringelpulli eigentlich in Arbeit. Davon habe ich, glaube ich, das letzte Mal in Ansätzen berichtet. Ich hatte vor, mir einen Raglan zu stricken, relativ einfach, und dafür dann mehrere Holzreste herzunehmen. Diese Holzreste, die haben auch schon eine Geschichte hinter sich. Die sollten eigentlich zu einer bunten Quadratdecke irgendwie verstrickt werden. Das hatte ich, dieses Projekt hatte ich irgendwie letztes Jahr im September noch ganz, ganz fest im Kopf und musste deswegen auch sofort Wolle bestellen und habe da auch ganz aktiv mir alles Mögliche zusammengesucht. Ich glaube so an die 30 Farben, um da was Schönes, Kunterbuntes rauszubekommen. Und kaum war die Wolle da und ich hatte so 2-3 Wochen Quadrate gestrickt, da habe ich gemerkt, es reicht mir, ich habe darauf einfach keine Lust mehr. Ja, ich habe meiner Schwester ja 2016 mal so eine Quadratdecke gestrickt und da war das irgendwie total okay. Aber jetzt mittlerweile habe ich gemerkt, die Luft ist raus. Also ich hätte immer noch gerne so eine Decke Falls sich also jemand von euch irgendwie angespornt fühlt, sowas zu stricken und mir zukommen zu lassen, als Dank für meine herausragenden Unterhaltungs-Entertainer-Qualitäten, dann immer gerne her damit. Aber ja, also ich selber werde mir das nicht mehr stricken. Im Leben nicht mehr wahrscheinlich. Wobei man ja auch nie, nie sagen soll. Ja. Ja, gut, also Ende vom Lied ist, ich sitze auf dieser Kiste mit diesen ganz vielen bunten Holzwollresten und wusste nicht so recht, was ich machen sollte. Und habe mir jetzt erstmal überlegt, okay, ich kann ja auf jeden Fall einen Ringelpulli stricken, weil Ringelpullis, die sind ja immer irgendwie cool. Und hatte dafür die Anleitung Open Skies von Marion Crivelli mir ausgesucht. Das ist ein stinknormaler Raglan mit einem Lace-Einschnitt oben am Hals und mit Lace-Bordüren an den Ärmeln und am Körper. Marion Crivelli, ich weiß jetzt gerade nicht, ich glaube, sie ist Französin, ist eine relativ unbekannte Designerin auf Ravelry, aber sie macht eigentlich sehr viele verspielte, auch schöne Oberteile, ganz viel mit Lace oder auch mit anderen. Also irgendwie, es hat immer was Raffiniertes. Und das gefallen mir eigentlich immer sehr, sehr gut. Das ist immer so ein bisschen laced, das wollte ich sagen, und ein bisschen verspielt. Aber der Punkt ist, es ist nie zu rüschig und zu, also nicht zu viel. Leider sind viele ihrer Designs mit der Contiguous-Technik. Das ist für mich jetzt nicht so toll. Also ich kann damit leider wenig anfangen. Aber ich weiß, dass es da ganz, ganz viele Anhänger gibt dieser Technik. Also wenn ihr da irgendwie noch ein bisschen Viren braucht, Strickviren, dann guckt euch doch die Designerin mal an, weil ich finde, die macht echt einige interessante Sachen. Ja, in meinem Fall war ich mit der Anleitung auch eigentlich ganz zufrieden, auch wenn die sehr wortlastig war, was aber einfach damit zusammenhängt, dass sie sich so ein, zwei Muster noch überlegt hat, die über diesen ganzen Pullover verlaufen. Und das muss man halt alles ausschreiben und kann nicht alles in einen Chart packen, was für mich auch okay ist. Ja. Aber trotzdem finde ich so arg textlastige Anleitungen manchmal anstrengend, nebenher zu stricken. Ich bin mittlerweile, glaube ich, eher so der deutsche Strickzeitschriften-Style-Mensch, der lieber eine Anleitung auf drei Seiten hat, auch wenn da was fehlt, als wenn alles wie für Doofe dann ausgeschrieben ist. Das wird mir manchmal auch ein bisschen zu viel. Ja, der Pulli an sich, der ist auch okay. Die Passform ist halt ein stinknormaler Raglan. Den könnte man vielleicht auch, hätte man vielleicht auch noch schöner irgendwie machen können. Also ich weiß ja mittlerweile, dass es unterschiedliche Raglan-Linien gibt, je nach Schulterform. Und gut, aber das ist wahrscheinlich auch wieder, ist auch wieder was für, weiß ich auch nicht, für Fortgeschrittene. Bei mir war die Passform an sich schon so okay, aber sie war auch einfach relativ basic. Da war jetzt, also die Schulterlinie war jetzt nicht super, super stimmig. Ne? Sie war jetzt auch, weiß nicht, wie ich das ausdrücken kann, soll. Ich glaube, man hätte die Schulterlinie schöner designen können. So. Und ja, der Ausschnitt, den fand ich auch okay, aber mittlerweile fällt mir das bei vielen Raglan-Anleitungen auf, dass sich überhaupt keine Mühe mehr gemacht wird, mit Short Rows einen schönen Ausschnitt zu machen. Und das finde ich dann irgendwie auch ehrlich gesagt ein bisschen doof im Angesicht dessen, dass man dafür auch dann 7-8 Euro für so eine Anleitung zahlen soll. Das wirkt dann manchmal so ein bisschen lieblos dahingeschmissen, meiner Meinung nach. Okay, ich habe dann diesen Ringelpulli bis knapp unter die Brust gestrickt oder auch sogar Taillenweite schon erreicht. Und habe den dann mal übergeworfen und dann habe ich gemerkt, oh, da irgendwie gefällt er mir gar nicht. Ich hatte so 9 bis 10 Farben, ich glaube sogar ein bisschen mehr aus dem Lila-Blau-Spektrum von Holst, so mal lose aneinandergereiht und so mir überlegt, wie ich die Farbübergänge gestalten kann, aber irgendwie, ja, war mir das zu grob. Hat mir nicht gefallen und ich habe dann auch gemerkt, ich würde das einfach überhaupt nicht anziehen und dann gut, habe ich gesagt, okay, ich lasse es einfach. Und ja, was ich jetzt mache mit der Wolle, weiß ich immer noch nicht. Entweder stricke ich mir nochmal einen Ringelpulli, verteile aber dann die Streifen ein bisschen feiner, weil so sind die ein bisschen blockig ausgefallen. Also ich hatte so eine Art Blockstreifen, die immer so ungefähr 10 cm breit waren. Und das fand ich insgesamt, sah das für mich zu grob aus. Also ich kann mir vorstellen, die Streifen entweder noch ein bisschen feiner zu verteilen oder vielleicht nehme ich einfach noch eine andere Farbe dazu für den kompletten Pulli und mache die Streifen, also nimm halt eine Grundfarbe für den Pulli und mach dann immer die Streifen als ganz feine Streifen und krieg so eine Art Gradient-Effekt hin, wenn ihr mir jetzt noch folgen könnt, was ich hoffe. Ja, also die Idee ist noch nicht komplett gestorben, aber jetzt auch erstmal für eine Zeit zu den Akten gelegt, sage ich mal, weil andere Dinge gerade so ein bisschen dringlicher sind und mir auch gerade so ein bisschen die Muße fehlt, mich da jetzt gedanklich mir das zurecht zu friemeln, wie ich das am besten machen möchte. Ja, okay. Das ist ein bisschen schade, dass der Pulli geribbelt werden muss, aber auf der anderen Seite tut mir das mittlerweile gar nicht mehr weh. Ich muss da ein bisschen ausholen. Ich habe mich da neulich auch mal mit einer Freundin drüber unterhalten, dass meine Wohnung immer noch nicht so ganz komplett richtig eingerichtet ist, obwohl ich auch schon mittlerweile ein Jahr hier lebe. Und dann haben wir uns generell so über Inspirationen unterhalten und so. Also sie ist ja auch jemand, der sehr viele so Wohneinrichtungsblogs und so verfolgt. Und ja, ich habe manchmal das Gefühl, ähnlich wie in der Strickwelt oder wie in der Modewelt eigentlich, so überträgt sich der Fast-Fashion-Effekt auch so ein bisschen auf Möbel und Einrichtungsgegenstände. Also man findet jetzt bei den gängigen Einrichtungshäusern auch viele ähnliche Sachen, die ich eigentlich auch total schön finde. Also so richtig viele so Accessoires, so Drahtkörbe zum Beispiel, geometrische Formen, ausgestellte Tisch- und Stuhlbeine, die so ein bisschen an die 60er erinnern sollen. Und das finde ich total charmant. Aber das Problem ist, wenn du dir das Designerteil dann kaufst für ein paar hundert Euro, Und dann findest du es halt, ein halbes Jahr später für 10 Euro bei Aldi, dann ist es halt nicht mehr so der Hit, ne? Also jetzt total überspitzt gesagt. Und ich bin dann immer jemand, der eher öfter mal sagt, lieber nicht, auch wenn es mir gefällt, einfach weil ich keine Lust habe, dass meine Wohnung aussieht wie ein Einrichtungshaus, obwohl ich eigentlich auch nicht unbedingt die Muße habe, mir immer alles stückchenweise auf einem Flohmarkt in der Provence oder so zusammenzusammeln, um jetzt mal so ein Klischee irgendwie aufzugreifen. Also ich bin eigentlich schon jemand, der am liebsten einfach die Sachen kauft und dann hat. Und ich bin nicht unbedingt jemand, der sich viel mit Einrichtungsgegenständen oder so mit Einrichtung an sich befasst und irgendwie Blogs und so dazu wälzt. Dafür bin ich irgendwie zu faul. Aber auf der anderen Seite habe ich dann keine Lust, irgendwie was zu haben und zu wissen, okay, in einem Jahr wechsle ich das eh wieder aus oder schmeiße es raus, weil alle anderen das schon haben oder weil ich es auch einfach schon so oft gesehen habe, dass es für mich persönlich durch ist. Und daher deswegen ist unsere Wohnung noch so ein bisschen leer an manchen Ecken. Und ich glaube, dass ich deswegen auch eher öfter ribbel, weil ich dann eher sage, nö, also es ist mir dann zu schade, zumindest auch um das Material. Und wenn das nicht richtig toll wird, so nach dem Motto, dann muss ich es auch nicht stricken. Also wenn das nichts Einzigartiges ist, was ich auch noch in 3 Jahren gerne anziehe oder wo ich weiß, in 3 Jahren ziehe ich das noch gerne an, dann muss ich das im Prinzip nicht jetzt stricken. Ja, genau. Ja, so viel zu dem Hintergrund. Ich habe mir dann noch was geribbelt, und zwar den Crooked U-Cowl. Der Crooked U-Cowl ist ein Cowl mit einem relativ einfachen Lace-Muster, das sich auch immer schön wiederholt. Das ist eine Anleitung von Paula Edmond Füßle und Paula Emmons Füßle. Jetzt habe ich es richtig gelesen. Und diesen Cowl hatte ich mir aus Juniper Moon Harriet Fine gestrickt. Das ist ein relativ dünnes Baby-Alpaka-Garn mit ein bisschen Nylon, was mir durchaus gefällt, weil das Nylon dem Baby-Alpaka einen schönen Stand verleiht. Und die Farbe ist so toll. Die nennt sich Pampa Sunrise und ist so ein total wunderschönes Gelbgrün. Also ich stehe da total drauf. Das sieht nicht neonmäßig aus oder so, sondern durchaus natürlich. Wie ein Heufeld im Frühling, wenn die Sonne aufgeht. Ja, so ungefähr. Muss man sich das vorstellen. Ja, da hatte ich ganz schön dran gestrickt. Mir hat das total gefallen, dass das Muster so viele Wiederholungen hatte, dass man da wirklich schnell in dem Chart drin warte, dass man den Chart schnell im Kopf hatte. Nichtsdestotrotz muss ich es dann jetzt doch ribbeln und denke, werde dafür lieber eine andere Wolle hernehmen. Und möchte mir dann aus der Wolle jetzt dann das Tuch Ishbel von Isolda Teak stricken. Ich bin ja insgeheim immer noch der totale Isolda Teak-Fan, obwohl ich kurioserweise bis jetzt eigentlich nur eine Jacke von ihr gestrickt habe und die irgendwie auch nicht so richtig gepasst hatte und ich die ribbeln musste. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Ja, das Tuch auf jeden Fall von ihr, das gefällt mir immer noch total gut. Und bei einem Tuch ist es ja so, das muss man sich nicht so, also das kann man auch mal abnehmen oder so. Das hat man nicht wie so eine Kobra ganz fest um den Hals geschlungen. Genau. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und vor allen Dingen ist es ein eher kleines Projekt und kommt mir da irgendwie ganz gut entgegen. Die Farbe, die passt auch noch dazu in die aktuelle Trendfarbenkollektion oder in die Trendfarben, die jetzt im kommenden Herbst und Frühling auf uns zukommen, um euch da schon mal irgendwie zeitgemäß zu informieren, ne? Weil ich bin ja fashionmäßig hier ganz vorne mit unterwegs. ja, also Pantone ist ja die Firma, die immer die aktuellen Trendfarben für die kommenden Saisons irgendwie veröffentlicht und da ist genau dieses Gelb-Grün mit dabei und Ultraviolet ist übrigens die Trendfarbe des Jahres oder die Trendfarbe des kommenden Herbstes, wie auch immer. Also falls ihr irgendwas aus Lila habt, das könnt ihr jetzt verstärkt stricken, weil ihr werdet sowas von im Trend liegen, wenn ihr da im Herbst damit unterwegs seid. Ja. Genau. Und ich möchte mit dem Tuch diesmal wieder an einem Knit-Along teilnehmen. Ich hoffe, das klappt. Und zwar höre ich ja total gerne die Janieks. Die Janieks sind zwei Podcasterinnen aus Florida, glaube ich. Und ja, stricken unheimlich viel. Also ich bin immer total geflasht über deren Output, obwohl die auch alle 2-3 Wochen aufnehmen. Und haben eine total schöne Gesprächsatmosphäre untereinander, erzählen auch immer so, was sie gerade tragen. Das ist meistens was Selbstgestricktes. Und die sind ganz, ganz große Madeline Tosh-Fans und Jorge Locatelli-Fans. Und wenn ihr noch ein bisschen Hörfutter braucht, dann hört doch da ruhig mal rein. Und die veranstalten eben jedes Jahr so ein Colors of Fall Knit Along. Und da fängt man dann eigentlich am 21. Juni schon an, sich irgendwas in der Trendfarbe eben bis zum Oktober zu stricken. Also die Deadlines sind immer so, entweder ist es September oder Oktober. So ganz, ganz sicher kann ich das jetzt gerade nicht so aus dem Kopf sagen. Und da wollte ich diesmal teilnehmen. Ich hatte eigentlich immer schon total Lust, an sowas teilzunehmen, aber mit einem Oberteil ist es dann immer eine Glückssache, ob das bei mir hinhaut. Und also die veröffentlichen da auch immer schon die Palette oder die ganze Farbvarianten, die Pantone rausgibt. Es gibt ja mehrere Trendfarben. Und wenn ihr da Lust hättet mitzumachen, dann guckt doch ruhig mal in der Gruppe von den Janieks, die ist immer sehr lebendig, da sind immer unheimlich viele Postings und so, da kann man wahrscheinlich, glaube ich, nicht immer unbedingt Schritt halten, aber ich fand es dieses Mal schon ganz nett, mal bei dem anderen Podcast, bei den Schwestern aus Kanada, jetzt habe ich hier wieder so einen schönen, ich habe heute eine Wortfindungsstörung, es ist so peinlich, bei Imagine Landscapes, genau, die höre ich auch total gerne. Und die hatten ja auch Anfang des Jahres ein Knit-Along und da habe ich es noch geschafft mitzumachen. Und ich bin ja eigentlich so überhaupt nicht unbedingt so der Knit-Along-Fan, weil ich ja dann doch immer eigene Projekte so im Kopf habe und immer so ein bisschen neben der Spur laufe. Aber dieses Jahr macht es mir irgendwie Spaß, bei sowas mitzumachen. Genau, so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, was habe ich denn daran gestrickt, wenn ich so viel geribbelt habe? Das ist eine gute Frage. Also ich habe dann auf jeden Fall ein paar einfache Ribbelsocken für mich angefangen. Da muss man nicht viel dabei denken und das ist auf jeden Fall idiotensicher. Ich meine, so Socken sollte man schon noch hinbekommen. Und weil in meinem Umfeld mal wieder ganz viele Babys auf die Welt kommen und adoptiert werden oder wurden, habe ich dann auch noch mal zwei Paar Babysocken hinterhergeschoben und bin jetzt auch gerade dabei, noch ein bisschen was Babylastiges zu stricken. Also zum einen habe ich eben diese Babysocken gestrickt, aber habe noch ein Babyoberteil fertig gemacht. Das ist einfach so ein ärmelloses Überziehding, relativ einfach. Das habe ich aus Dashgarn gestrickt und das war auch relativ schnell fertig. Die Anleitung stammt aus dem Buch All You Knit Is Love von Susie Haumann. Susie Haumann ist eine dänische Designerin, die ich eigentlich wegen ihrer einfachen Designs total gern mag. Aber ja, so nach zwei Oberteilen, die ich aus diesem Babystrickbuch schon gestrickt habe, habe ich gemerkt, okay, es ist jetzt nicht unbedingt, ich muss mir jetzt nicht noch ein Buch von ihr kaufen wahrscheinlich. Es wird einfach viel zusammengenäht, auch so Babyoberteile, die man locker an manchen Stellen auch einfach in der Runde stricken könnte. Und es wird auch nicht wirklich irgendwie dann nochmal empfohlen, mit was man, welchen Anschlag man benutzen soll oder wie man abketten soll, wenn man das, gerade wenn man das dann hinterher zusammennäht, finde ich, ist es gar nicht so unwichtig, wie die Randmaschen aussehen. Und ja, da war ich, das Buch war jetzt nicht teuer, es war so ein kleines Booklet, dafür ist es nett und süß und schön, aber ja, mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, denke ich, kriegt man Anleitungen auf Ravelry, die genauso gut sind, ohne Probleme. Ja. Ähnlich ist es bei mir bei Annette Danielsen. Ich finde, die hat auch total schöne Pullis und so und Jacken, aber mich stört nach wie vor noch total, dass sie einfach keine Schemazeichnungen in ihren Büchern hat, soweit ich das. Also die Bücher, die ich gesehen habe, da war das der Fall und das ist einfach was, was mich echt total stört. Ja, und das ist eigentlich alles, was ich in den gut zwei Monaten soweit vorwärts gebracht habe, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Aber ich war eben auch, ich war einfach auch so anderweitig beschäftigt und im Moment mag ich auch ganz, ganz so die kleinen Sachen, die werden schnell fertig. Man muss nicht viel denken und man kann auch ganz gut Reste verstricken. Ich habe einfach auch im Moment viele Reste noch hier. Genau, so viel dazu. Ja, dann kommen wir gleich mal zu den Inspirationen. Da habe ich diesmal gar nicht so viel. Man merkt ganz deutlich, dass auch Sommerzeit ist. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen diese Colorwork-Geschichte bei den Pullis wiederholt sich doch jetzt auch schon mittlerweile zum vierten Mal. Und ansonsten sind natürlich so Lace-Tücher und Leinengeschichten ganz vorne mit dabei, was ich aber auch verstehen kann. Und Ravelry hat so einen riesen Fundus, man findet eigentlich immer was. Ich habe mir im März einen ganz schönen klassischen Pulli gespeichert. Die Anleitung nennt sich Alicia und ist von Tian Foley. Der Pulli hat einen V-Ausschnitt und ist aus Decay-Garn gestrickt. Nee, aus Fingering-Garn sehe ich gerade, aber mit einer Maschenprobe von 23 Maschen auf 33 Reihen. Da hat man ruhig noch ein bisschen Spiel und kann wahrscheinlich auch ein Decay-Garn nehmen, würde ich jetzt mal behaupten. Es gibt noch nicht so viele Projekte. Leider gibt es da bis jetzt nur 3 Projekte. Die Anleitung kann vielleicht auch für manche eher langweilig sein, aber bei mir trifft die genau den Nerv. Die ist nämlich eigentlich zum größten Teil hin glatt rechts, aber hat vorne an der Vorderseite ein ganz, ganz breites Stück, das in der Vertikalen im Fisherman's Rib verläuft. Zumindest denke ich, dass es Fisherman's Rib ist. Vielleicht ist es auch, also irgendeine andere Art Rippenmuster. Und der Ausschnitt wird auch nochmal eingerahmt von diesem Rippenmuster, das sich seitlich so hochzieht. Und das gefällt mir total gut. Mir gefällt aber auch gerade die Wolle irgendwie echt gut. Die ist das Classic Elite Yarns Juna. Ich weiß gar nicht, ob man die hier in Deutschland bekommt. Auf jeden Fall besteht sie die zu 80% aus Merino und zu 20% aus Alpaka. Und man sieht auch schon dem Foto an, dass es richtig flauschig ist. Und gerade in diesem Rippenmuster, das bricht sich so ein bisschen in diesem Flausch vom Alpaka. Das sieht richtig schön aus. Den Pulli würde ich mir eigentlich total gern für den Herbst oder den Winter stricken. Das sieht richtig gemütlich aus und auch nach einer guten Passform. Ist aber halt auch die klassische Variante, alles in Einzelteilen gestrickt und dann werden die Armkugeln eingenäht. Ne? Was ich jetzt aber auch nicht unbedingt so schlimm finde. Ja, genau. Und was habe ich noch gestalkt? Mal wieder zum 1000. Mal. Es gibt eine Anleitung, die schaue ich mir schon seit Jahren an. Sehnsüchtig und warte darauf, dass mir jemand das strickt. Und zwar ist das eine Anleitung von Melanie Berg und die nennt sich Dries. Und ich muss die jetzt mal ganz schnell raussuchen hier. Ich hoffe, ihr hört das Geklacker nicht. Genau, die nennt sich Dries und wurde schon vor längerer Zeit veröffentlicht, 2016. Und eigentlich ist das kein Tuch, sondern eine riesige Decke. Also das trifft definitiv auf das Stichwort Wearable Blanket. Kann man echt wie so eine Decke mit sich rumtragen. Ein Riesenteil, das zum großen Teil nur in kraus-rechts gestrickt wird und noch so ein paar Lochmuster mit drin hat. Ja, ich hatte ja für meine Holzdecke nicht nur die verschiedenen Farben bestellt. Ich hatte auch für die Umrandung so einen ganz hellen Farbton noch dazu bestellt. Und zwar ist das von der Holz Super Soft Almond. Und jetzt habe ich überlegt, eigentlich könnte ich mir so eine Decke daraus stricken. Aber ja, mal gucken. Also so ein Deckentuch oder Tuchdecke oder wie auch immer man sowas nennt. ja, mal schauen. Im Moment habe ich noch total Schiss vor so einem Riesenprojekt, um ehrlich zu sein. Weil ich irgendwie gerade das Gefühl habe, eben sowieso, dass ich schon nichts vorwärts bringe. Und dann ist natürlich so ein Riesending auf den Nadeln nicht auch noch so der absolute Motivationsschub. Aber irgendwann möchte ich das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Und ich glaube, dass ich meine weiße Holz oder diese beigefarbene Holz super soft dafür hernehmen werde. Ich kann mir auch schon vorstellen, wie ich mich dann zu Hause im Winter auf der Couch damit einwickel und so. Also ja. Wird auf jeden Fall mal gekauft demnächst, denke ich, die Anleitung. Ich sehe gerade, dass die Designerin selbst wohl auch zwei Garne dafür hergenommen hat und wahrscheinlich auch zusammengehalten hat. Das sind beides Fingering-Garne, also ein Merino-Fingering-Garn und noch ein Merino, was aber ein bisschen dicker ist. Das finde ich jetzt gerade eigentlich echt interessant. Das hat nur 130 Meter auf 50 Gramm. Und dann das andere hat auch nochmal 200 Meter. Ja, das auf 50 Gramm. Also das ist schon eine sehr, sehr dicke Stärke. Ist auch worsted. Und die Maschenprobe sind auch 18 Maschen auf 10 cm. Da müsste ich auf jeden Fall mir nochmal mich wahrscheinlich bei Colormart oder woanders nochmal umgucken, was ich mir noch dazu nehme. Ja, das sind so die beiden Anleitungen, die mir so ins Auge gestochen sind oder die mir noch nicht mal ins Auge gestochen sind, sondern das sind tatsächlich jetzt Anleitungen, die ich eigentlich echt unbedingt stricken möchte oder wo ich zumindest das Endprodukt ganz, ganz sicher haben will und ja. Deswegen bin ich mir sicher, dass ich mir das irgendwann stricke. Wenn auch nicht im Moment. Okay. Ja, und das war es eigentlich schon soweit zu meiner ganzen Strickwelt. Also ihr seht, so riesig viel war gar nicht los. Und warum das so war, davon werde ich gleich ein bisschen was noch im Sammelsurium erzählen. Ja, im Sammelsurium geht es mal wieder um mein Sommerprojekt. Davon habe ich ja auch, glaube ich, das letzte Mal schon so im Ansatz erzählt. Ein Bauer bei mir um die Ecke vermietet Ackerstreifen, Ackerparzellen. Und darauf kann man dann selbst sein Gemüse gärtnern. Anbauen wäre jetzt das falsche Wort, da fängt es schon an. Das ist nämlich so, dass der Bauer selbst die Parzellen schon mal vorpflanzt mit, ich glaube, um die 20 Gemüsesorten. Und ab Ende April, Anfang Mai kann man dann quasi seine Fläche in Besitz nehmen und kann das abernten, was da gepflanzt wurde. Also das ist das zumindest, was das Konzept offiziell einmal so vorsieht. Und ich habe mir dann erstmal so eine 45 Quadratmeter große Fläche gemietet. Also man konnte wählen zwischen 45 Quadratmeter und 90 Quadratmeter. 90 erschien mir definitiv zu groß und bei 45 habe ich auch schon echt Schlottern in den Knien bekommen, weil ich immerhin das alles ganz alleine mache. Also mein Liebster ist da nicht so der Fan vom Gärtnern, finde ich aber eigentlich auch nicht schlimm. Aber ich hatte so ein bisschen die Idee, dass ich an sich gerne mal anfangen würde mit dem Gärtnern. Und wir haben keinen Garten. Natürlich hätten wir eigentlich hier die Möglichkeit, auch einen Schrebergarten zu mieten. Aber das erschien mir so ein bisschen viel dafür, dass ich halt noch gar nicht weiß, ob ich jetzt echt was damit anfangen kann, ob das ein Hobby ist, was ich langfristig irgendwie verfolgen möchte oder ob ich dann irgendwie sage, ja, die Vorstellung vom selbstgezogenen Gemüse finde ich zwar ganz schön, aber das selber zu machen ist mir dann doch zu viel Arbeit. Ja, und deswegen habe ich da eben mir so eine Parzelle gemietet für um die 230 Euro. Und das... Die Saison läuft von Anfang Mai bis Ende November, also so 7 Monate ungefähr. Und wie gesagt, in der Zeit ist man dafür zuständig, dass die Parzelle zu pflegen und eben kann das einmal so abernten. Ja, dadurch, dass die Fläche recht frei steht, also es ist einfach ein Acker, es ist eine Riesenfläche. Dadurch sind da natürlich auch relativ viele Wildtiere immer auf dem Feld. Man hat Hasen, man hat Schnecken, Mäuse, Igel, auch ein Fasan und muss seine Jungpflanzen auf jeden Fall gut abdecken mit Fliesen und mit Netzen. Das habe ich soweit getan. Und ich bin jetzt seit 6 bis 7 Wochen dabei und muss sagen, es macht mega, mega Spaß. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich war ja am Anfang hatte echt Angst vor diesen 45 Quadratmetern, saß da in meiner Wohnung und habe mein Wohnzimmer angeguckt und mir gedacht, um Gottes Willen, 45 Quadratmeter voll mit Unkraut. Wobei man dazu sagen muss, wir hatten halt als Kind, also hatten wir im Elternhaus einen relativ großen Garten und da hatte ich immer so das Gefühl, das ist alles gar nicht so beherrschbar. Aber so aus Erwachsenensicht ist es nochmal was anderes und eigentlich ist es alles halb so wild. Es ist ja auch eine Fläche, die vom Bauern frisch vorgepflügt worden ist, bevor da überhaupt was gesetzt wurde. Das heißt, man hat ja jetzt nicht gegen Unkraut anzukämpfen, das schon jahrelang die Chance hatte, sich da im Boden auszubreiten. Vor allen Dingen solche Unkräuter wie die Quecke, die ja gerne echt meterlange Wurzelsysteme bilden. Also ist es alles echt halb so wild. Ja, mir macht es total viel Spaß. Der Mai war ziemlich heiß. Das hatte so ein bisschen zur Folge, wenn man auf dem Feld war. Also ich konnte irgendwie nie, also nach 4 Stunden habe ich irgendwie so einen Brummschädel bekommen. Ich muss dann auch ehrlicherweise gestehen, ich hatte mir keinen Strohhut aufgesetzt. Das wurde mir mittlerweile empfohlen, so ein breitkrempiger Strohhut. Der soll wohl wirklich helfen, aber bei mir ist es nach 3-4 Stunden, muss ich A, um ehrlich zu sein, mal auf Toilette. Und B fängt dann eben, also wird mir einfach schwummrig und vor allen Dingen bei den Temperaturen. Aber da gibt es halt eben auch ein Hofcafé und da kann man sich reinsetzen, mal kurz chillen und dann weitermachen. Und ich bin eine von den, also kommt drauf an, wie hardcore man drauf ist. Also ich kenne jetzt, habe so meine Nachbarn beobachtet. Die meisten bewirtschaften so eine Parzelle durchaus zu dritt, zu viert. Das sind durchaus auch so Generationenprojekte, wo von der Oma bis zum Enkel jeder mit dabei ist, was ich irgendwie total schön finde. Und da bin ich schon irgendwie, glaube ich, eher die Ausnahme, dass ich das alleine mache, wobei die Fläche für mich absolut beherrschbar ist. Und ich glaube, wenn ich weniger Zeit hätte oder wenn mir das nicht so viel Spaß machen würde, dann käme ich wahrscheinlich mit 8 Stunden die Woche gut hin. 6 bis 8 Stunden. Kommt immer noch mal drauf an, was man da auch gerade gemacht hat. Also ich sag mal so, es kommt auch drauf an, ob man sagt, gut, ich mache nur das Nötigste und ernte mein Gemüse ab und hack mal durch und nimm das Unkraut raus. Oder ob man sagt, gut, ich möchte aber jetzt vielleicht noch ein paar neue Gemüsesorten ansehen. Und weil es ist einfach so, wenn was geerntet ist, dann kannst du ja eigentlich direkt, also klar, manche Sachen wachsen nach. So Spinat oder auch viele Pflücksalate, Mangold. Da ist es so, da kannst du von außen die Blätter nehmen und es wächst dann einfach von innen immer wieder nach. Deswegen muss man sich auch keine 12 Pflücksalate ins Bild setzen. Also das hat den Vorteil. Das heißt, wenn man wirklich sagt, gut, man ist berufstätig, hat vielleicht auch eine Familie und in der Woche maximal 4 Stunden Zeit, dann würde ich behaupten, dass das doch noch maximal, also auf jeden Fall schaffbar ist. Das einzige Schwierige ist am Anfang eigentlich nur, also ganz am Anfang, wenn die Fläche noch komplett plan ist, dann sprießt schon viel Unkraut und dann muss man schon mal einmal komplett die ganze Parzella das Unkraut rausholen. Aber dann gibt sich das, also dann ist das Wachstum da jetzt nicht so krass. Mein Problem ist im Moment so ein bisschen, wenn ich da hingehe, dann nehme ich meistens die Armbanduhr ab und ich denke, ach, ich möchte noch mal schnell irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Kartoffelkäfer absammeln oder ich denke mir auch, ich möchte nur schnell irgendwie ein bisschen die Zuckerschoten aufranken oder dies oder jenes und zack, bumm, sind irgendwie 4 Stunden weg und das ist eigentlich echt krass, also es ist echt, ein Zeitfresser, aber jetzt so, dass man es noch nicht mal merkt. Ich habe auch gemerkt, dass mich das total entschleunigt. Gerade jetzt im Sommer, im Frühling, wenn man nur in der Stadt ist, dann bekommt man von den Jahreszeiten eigentlich so gut wie nichts mit. Man hat höchstens die Wahl, dass man sagt, mir ist zu warm, mir ist zu kalt oder dies oder jenes. Aber wie sich das Licht ändert, die Ruhe, das Vogelgezwitscher, die Insekten, die da rumschwirren, das alles bekommt man halt auf dem Land viel mehr mit und es ist ja noch nicht mal Land, es ist ja ein Bauernhof, der in einem relativ urbanen Raum immer noch ist. Es ist auch kein Biohof, es ist ein Bauer, der konventionell anbaut und der auch dementsprechend den Boden vorgedüngt hat. Das heißt, ich mache mir da jetzt auch keine romantischen Vorstellungen, dass das jetzt alles hier 100% Bio, Öko und so weiter ist. Es ist auch vorgepflanzt mit ganz vielen Hybridsorten. Die Hybridsorten erleichtern eben aber auch eine gleichmäßige Ernte und eine sichere Ernte, auch wenn man mal nicht so liebevoll mit oder so sorgfältig mit seinem Acker umgegangen ist. Ich habe überlegt, also ich möchte eigentlich nächstes Jahr auf jeden Fall weitermachen, aber habe da sogar schon überlegt, irgendwie lieber in Gemeinschaftsgarten zu wechseln. Jetzt sieht es so aus, als ob ich eine ganz reiche Ernte hätte. Also genau, ich habe noch gar nicht erzählt, was so angebaut worden ist. Also Zuckerschoten, Kartoffeln, Spinat, Mangold, Blumenkohl, Brokkoli, Bohnen, Gurken, Kürbis, Portulak, Salate habe ich mir noch gesetzt. Radieschen, Rucola war drin, wurde aber schon anscheinend von den Wildtieren aufgefressen, bevor ich die Chance hatte, das mit einem Netz abzudecken. Also das ist das, was so drin ist. Es ist total erstaunlich, wie schnell die Sorten wachsen. Also Zuckerschoten waren jetzt nach 5 Wochen schon reif und ich stehe total auf Zuckerschoten. Und was ich auch faszinierend finde, ist, dass man gar nicht so viel gießen muss. Also das sagt der Bauer auch immer wieder. Da sind da die Leute trotzdem nicht dran, jedes Mal da ihr Feld zu wässern. Aber ich habe mich jetzt mal dran gehalten. Ich habe auch gesehen, dass der Boden relativ lehmig ist. Ich meine, das sieht man ja und man fühlt es auch. Und der hält das Wasser ganz gut. Deswegen habe ich mich da jetzt ein bisschen zurückgehalten, habe eigentlich nur ein bisschen gegossen, wenn ich gesehen habe, okay, die Salatpflanzen oder die Kohlrabi-Pflanze stinken mir jetzt schon ein bisschen ab und es ist mal wieder total heiß. Und ja, also es macht irgendwie Spaß. Es ist bei mir ein bisschen ähnlich wie Stricken. Also ich baue jetzt nicht unbedingt das Gemüse an, um hinterher auch meine Familie damit zu versorgen. Ich mache mir jetzt keine Illusion, dass ich da jetzt die komplette auf eine komplette Selbstversorgung umstellen kann. Ich bin aber auch mal gespannt, es sind gerade erst mal 6 Wochen ins Land gegangen, also ich bin mal gespannt, was ich euch in ein paar Wochen noch erzählen kann, was ich so alles geerntet habe oder überhaupt am Ende der Saison. Ja, also es ist, ich hätte es nicht gedacht, also es bringt mich richtig raus irgendwie, man kommt mit dem Kopf ganz woanders hin. Und sogar Unkrautjäten macht mir Spaß, was ich auch ein bisschen strange finde, aber ja. Ja, genau, das ist eigentlich das, was ich dazu berichten wollte. Was wollte ich noch sagen? Ja, der Kontakt zu den Nachbarn ist soweit ganz okay. Ich hatte so ein bisschen Schiss, dass es so, also es gibt ja diese Klischees über Schrebergärten und Nachbarn und dass der eine dann dem anderen sagt, wie weit der Kirschbaum zu hängen hat oder sogar wir in meinem Elternhaus früher ist unser Nachbar ja auch immer zu uns in den Garten gestiefelt und hat in die Regentonne geguckt und da geschaut, wie weit die Erdbeeren sind und so. Also es hat er wohlgemerkt alles gemacht, als er dachte, wir wären nicht zu Hause, war es auch ein bisschen, naja. Aber ich merke diese natürliche Neugierde bei mir auch selber, dass ich immer bei meinen Nachbarn gucke, was die so machen und wie weit die so sind und so. Und die sind auch alle total nett und auch hilfsbereit. Also von sich aus sind gerade am Anfang viele auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, und oh, es ist dein erstes Jahr. Und dann sind die mit mir mal auf meine Parzelle, weil ich gerade am Anfang noch Probleme hatte, so das Unkraut von den Gemüsepflanzen zu unterscheiden. Das ist ja echt ein bisschen tricky, gerade so am Anfang, wenn alles in der Keimphase ist und du nicht weißt, was jetzt die Möhre ist und was die Melde. Und da hat mir eine total lieb geholfen und ja, seitdem, die hat auch gesagt, also hat mir gezeigt, wo noch ein Dill ist und noch ein Borage und noch eine Kapuzinerkresse und so. Das habe ich dann alles schon drin gelassen. Jetzt habe ich richtig schöne Blumen auch noch auf dem Acker. Ja, das ist, also es macht Spaß. Wie gesagt, es macht auch total Spaß zu gucken, was die Nachbarn machen, also wie die so da ihre Fläche gestalten. Ich bin auch total fasziniert davon, wie unterschiedlich das ist und was jeder so bei sich noch rausholt und total, total nett und inspirierend und macht mega viel Spaß gerade. Ich bin mal gespannt, was ich euch in ein paar Wochen so abschließend noch dazu erzähle. Ich habe auch keine Ahnung, ob das so interessant für euch ist. Aber ja gut, ich denke mal, ich möchte noch nicht so viel sagen, aber ich glaube, ich habe ein neues Hobby entdeckt. Und wenn das so ist, dann werde ich mich, glaube ich, nochmal umsehen nach anderen Sachen. Jetzt erstmal bin ich eigentlich voll dabei und ja, bin gespannt, wie sich das entwickelt. Geerntet habe ich bis jetzt eben ganz viele Zuckerschoten. Dann Melde. Melde ist eigentlich bei uns als Unkraut bekannt, aber das kann man auch essen und ich habe gemerkt, das schmeckt sogar noch feiner als Spinat. Fand ich total lecker. Spinat habe ich geerntet, einen Riesensalat habe ich geerntet. Ja, Zucchini geht bei mir auch schon auf. Bei der Zucchini bin ich froh, da sind bei mir von 3 Pflanzen, die der Bauer gesetzt hat, nur 2 aufgegangen. Da bin ich aber diesmal froh drum. Ja, wir haben noch so einen Planwagen auf dem Feld stehen, da sind alle Gerätschaften drin, also so Gießkannen, Hacken, was man braucht, Schaufeln. Und da ist auch eine Tauschbox drin und wenn jemand mal irgendwie auf seinem Feld eine Pflanze nicht haben will oder wenn man auch so Setzlinge kauft, die kauft man ja im Markt oft so für 12 Stück und dann kriegt man so 12 Fenchel für 1,89 oder so, nimmt die halt mit, weil es keine kleineren Packs gibt und dann nehme ich halt einfach ein paar weniger und setze die bei mir ins Feld und den Rest kann man dann immer in so eine Tauschbox stellen und da kann man sich dann immer noch bei Samen und Setzlingen bedienen. Ob man sich jetzt rein finanziell, ob man Geld spart, keine Ahnung. Das Gemüse ist an sich nicht gespritzt. Viele sagen dann immer, man müsste die Preise auch mit einem Biogemüse vergleichen. Aber viele Gemüse, die jetzt so regional sind und saisonal, sind ja auch relativ günstig. Also Kohlrabi kriegt man im Moment echt sehr günstig und bei Salaten ist es eigentlich ähnlich. Aber bei mir ist es jetzt gar nicht so wichtig unbedingt, ob da finanzielle, also ob sich das jetzt finanziell lohnt. Ich glaube wahrscheinlich eher nicht, weil ich eben noch dazu Samen bestellt habe und immer mal noch so Netze gekauft habe und Rankhilfen hole. Und ja, so ein bisschen was ist schon noch immer, was obendrauf kommt. Es ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es ist, summiert sich doch auch ein bisschen. Und viele fahren mit ihrem Auto eben zu dem Acker, die müssen dann noch die Spritkosten rechnen. Also ob sich es in der Hinsicht lohnt, weiß ich nicht. Aber was ich bei mir gerade jetzt auch gemerkt habe, ist so, dass es bei mir langsam einsetzt, so darüber nach, also dass man sich dessen mehr bewusst ist, wie lange der Salat gut auf dem Feld gebraucht hat. Oder jetzt gar nicht mehr der Salat, aber wenn man die ganzen Millionen Kartoffelkäfer teilweise absammelt, für die paar Kartoffeln, die rumkommen, ja, und dann überlegt, man kriegt ein Kilo Kartoffeln auf dem Markt schon für einen Euro teilweise. Ja, das sind schon Relationen, die einem da halt erst so richtig bewusst nochmal werden. Und ja, man wird sich dessen einfach bewusster. Genau, ich glaube, viel mehr ist dazu. Also ja, das ist eigentlich das, was ich dazu sagen wollte. Und am Ende des Tages ist es eben auch der Grund, warum ich im Moment nicht so viel stricke, weil ich einfach mega viel da im Garten bin. Oder, naja, es ist ja kein Garten, es ist ein Acker, ne? Machen wir uns nichts vor, aber ja, es macht Spaß. Genau. Ja, und damit möchte ich eigentlich die Folge diesmal beenden. Und ich bedanke mich bei jedem, der mir bis jetzt noch zugehört hat. Und ich freue mich immer wieder über neue Abonnenten, über neue Meldungen, die ich immer noch bekomme, was ich krass finde. Ich finde es auch mal krass, wenn mir jemand erzählt oder jemand schreibt so, oh, ich höre mir jetzt alle Folgen durch. Das ist ganz, ganz komisch irgendwie auch. Aber ja, ich freue mich und ich wünsche euch auch eine schöne Sommerzeit bei dem, was auch immer ihr tut oder welche Hobbys ihr gerade entdeckt. Das gibt ja auch echt so viel. Und ja, wenn ihr mir Kommentare hinterlassen wollt, wie gesagt, könnt ihr das tun über www.farbentext.de oder über meinen Thread in der Gruppe Podcasting auf Deutsch. Ich wünsche euch eine schöne Zeit beim Stricken. Genießt den Sommer und ja, bis bald mal wieder. Tschüss.